Sonne, Lebenslicht. Noch töten mich die Strahlen nicht. Ohne Laut brennt der Staub auf der Haut. Noch stimmt der Frühling nicht grün. Zugvögel ziehen. Noch bin ich krank an dieser Welt. Noch mach ich gern, was mir gefällt.